Zum Welttag der Leberentzündung fand am 28. Juli in der Blutspendezentrale des Gesundheitsministeriums eine Veranstaltung statt. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der Massenmedien, der amtierende Vertreter der Weltgesundheitsorganisation, der ständige Koordinator der UNO und ständige Vertreter des UNO-Entwicklungsprogramms und weitere Mitglieder der Vertretungen der internationalen Organisationen sowie die Angehörigen der Botschaften verschiedener Länder in der TVRK. Auf der Veranstaltung wurden im Anschluss an die Reden Angaben über die Vorbeugung gegen Leberentzündung und deren Kontrolle veröffentlicht. Die Teilnehmer seien sich den populärwissenschaftlichen Film Vorbeugung gegen Hepatitis B und den Auftritt der hygienischen Propagandagruppe der Mitarbeiter des Gesundheitswesens an.